das Gute, das ich sah, nicht das Schlechte, es ist begonnen. Nein, da ist nichts, nein, ich bedauere nichts, ist bezahlt, ist erjagt, abgehakt. Ich schloss damit ab. Mit meinen Erinnerungen entfacht ich das Feuer. Mein Leid, mein Freudestrunk brauch ich nun nicht mehr. Jagt vor die Liebelein mit all der Reiberei. Für immer fort sie sein, bei null fang ich an. Nein, da ist nichts, nein, ich bedauere nichts, nicht das Gute, das ich sah, nicht das Schlechte, es ist egal. Nein, da ist nichts, nein, ich bedauere nichts, denn mein Leben, mein Pläsier, heute noch beginnt es.